Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Oliver Gassner und wir reden heute mal über Online-Shopping bzw. über die andere Seite, die böse Seite des Online-Shopping, die Shops hätte ich beinahe gesagt, die dunkle Seite, das Online-Shopping, die wir nicht sehen, und zwar mit dem Chris Heil. Vielleicht reden wir auch kurz drüber, woher wir uns kennen und dass das sehr schön war. Mit uns beiden hätte ich beinahe gesagt. Chris, wer bist du und was machst du? Ja, wie du sagst, Chris Heil der Name, bin 43 Jahre alt, wohne zwischen Köln und Aachen auf einem kleinen Bauernhof mit der Familie, bin gebürtiger Kölner, sind irgendwann hier rausgezogen, weil ich das für meine Tochter doch ganz cool fand, und bin eigentlich ursprünglich mal ein gelernter Kaufmann, habe auch mal ein bisschen was Richtung Medien studiert, hab doziert zum Thema Social Media. Ja, anhand meines Alters wird vielleicht klar, dass das doch eher dann so die Generation 80er Jahre, ne? Man wächst halt auf analog und auf einmal ist alles digital und wild. Und deshalb habe ich das quasi so ein bisschen mit der Muttermilch aufgesogen, das ganze Thema. Habe 10 oder fast 11 Jahre lang einen Weblog geführt. Der ist auch noch online. Habe darüber viele Kontakte knüpfen können und auch sehr viele Learnings haben können. Genau, zu Wackydesk, das ist jetzt so mein neuestes Projekt, ein Online-Shop für Keycaps und Switches für mechanische Tastaturen. Können wir ja gleich nochmal drauf schauen. Genau, und wir beide, glaube ich, kennen uns doch tatsächlich von einer Reisegeschichte, ne? Das war, glaube Genau, ich, von diese der Reisegeschichte, Griechenland-Trips. und zwar hatte mich auf der, ich war einmal nur auf der Le Web in Paris. Oh ja. Da, die hatten so eine App, wo sich Leute matchen konnten. Und ich glaube, mich Cool. haben zwei Leute gematcht und einer war einer von einer Digitalagentur aus Athen. Der Athen, ich habe es gerade noch, Mosaik oder so ähnlich, ne? Mosaik, genau, Ja, mit K. ich erinnere mich. Ja? Ja, genau, super cool. Okay. Dimitris irgendwas. Und dann haben wir uns unterhalten und haben uns dann später noch unterhalten. Und es war gerade so die Zeit, wo Griechenland den Bach runterging, wo Stimmt. halt Griechenland eine sehr schlechte Presse hatte, wo die gesagt Ich erinnere hätten, mich. wir brauchen Touristen. Ja? Und es war eben eine Digitalagentur, die hat für so Boutique-Hotels auf Santorini und auf Mykonos, glaube ich, War schon schick. Boah, war ja. schick, ne? Also wirklich so sehr geile Hotels haben die Webseiten und so gemacht. Und dann Genau. haben wir da wirklich eine ganze Horde Blogger runtergeflogen auf Santorini, zuerst als erstes. Und da haben wir uns auch kennengelernt und irgendwie bin ich auf dich, keine Ahnung, wie wir dann zusammengekommen sind. Wahrscheinlich habe ich jemand gefragt, ob er mir jemanden empfehlen kann und hat er gesagt, hier der Chris Heil. Und damals gab es halt eigentlich noch keine Reiseblogger. Wir reden von 2010, ja. Also wir waren praktisch die Vorhut die Kann man Avantgarde so der sagen, kann man Reiseblogger. so sagen. Ja, stimmt. Die haben uns da eingeladen also es war wirklich sehr, sehr cool, eben auf Santorini. Und dann war es eben witzig, du hattest einen Kunden auf Kreta. Ich glaube, das war der Grund, dass du schon was für Griechenland gemacht hattest und du hattest einen anderen Grund Genau, auf Kreta. Das heißt, wir stimmt, waren ja. im Mai, das war so geil. Ja. 2010 war mein bestes Jahr. Wir waren im Mai auf Santorini und wir waren, ich Ja. glaube, im September, Ende Zum September Herbst. waren wir dann Genau. auf Kreta, ne, bei deinem Kunden. Ja, genau. Altmark-Touristik, die habe ich tatsächlich immer noch in meinem Kristallportfolio stehen, weil ich immer noch mal hoffe, ruf doch mich mal irgendwann an, ich habe Bock auf Ferien. Ja, Aber ja, das hat aber richtig der Spaß Dings, gemacht. also der eine, die Marketingmitarbeiterin, die Deutsche, ist weg. Und der Grieche, der aber auch sehr gut Deutsch spricht, dessen Name mir gerade entfällt, der ist jetzt bei Christos, ich Dyos merke es Cove. wieder bei Christian, Christos Tassakos, Christos. genau. Der Genau, ist jetzt bei richtig. Dyos Cove. Und da habe ich auch immer mal gedacht, Mensch, eigentlich gelegentlich leite ich mal und denke, vielleicht spricht er mich noch mal an. Ja? Also das war schon, also Griechenland, also seitdem bin ich schon ein bisschen in Griechenland verliebt. Ja? Würde Also ich ob es unterschreiben, Griechenland ist, absolut. Griechenland ist, wir waren dann auch mal mit der Family noch da und so. Das ist schon sehr, sehr, sehr, sehr cool. Also Stimmt. wenn du jetzt Griechenland vergleichst mit Malle oder so, jetzt einfach vom Wetter her, vom Meer her, von whatever her, ist es Voll gut, voll gut. nicht ver. Also wir sind morgens um 7, halb 8 aufgestanden, haben uns sind schwimmen gegangen, haben dann die Kinder geweckt. Ne? Ich habe dann ein bisschen eine Stunde gearbeitet oder eine Stunde auf meine Mail gestarrt. Und dann habe ich die Kinder geweckt und wir sind froh, oder wenn die Kinder aufgewacht sind, sind wir dann frühstücken gegangen, während die Frau draußen noch lag und gelesen hat. Also das war halt, ja, Ist schon ein Träumchen genau. tatsächlich, ja. Aber Sei, ja. über was viel Spannenderes reden, nämlich Genau. Tastaturen und Online-Shops. Yes. Was um Himmels Willen, jetzt sag doch mal, wie das, ich habe nämlich nicht nochmal nachgeguckt, wie heißt der Shop? Wackydesks.com. Wackydesk, also Also und dann Desk.com. Whackydesk.com. Genau, Okay. so ein bisschen die wacky, was heißt es auf amerikanisch, Englisch? Ein bisschen verrückt, So ein crazy, bisschen wild. Genau. Gaga-Schreibtische, ja. So ungefähr. Passt auch, glaube ich, zu mir. Ja. Also du hast da hinten ja auch so eine Art Wacky-Desk da stehen, ne, wo da dieses Licht drauf steht und so. Ja, genau. Hinten ist quasi die kleine, so eine übliche, so eine Wall, die sie viele Leute jetzt ja auch haben, die sehr praktisch ist. Und da Ja. oben siehst du jetzt schon so zwei Tastaturen. Das sind Ah ja. relativ normale Standardmodelle. Ich kann dir mal ein ganz schickes Ding zum Ja, Eingang mal hier genau. so Zeig mal, reinhalten, schick dass du es es hin, einmal siehst. damit wir wissen, was du machst. Okay, das ist Die eine habe ich jetzt Tastatur. schon. Sehr schön. Ich zeige dir Genau, jetzt die auch habe mal ich. meine. Schau mal, meine ist auch Ja, zeig hübsch. mal. Natürlich eine sehr Standard. Das würdest du sagen, du bist so voll Consumer, ja? Upsa. Ja. Aber, na gut, Moment, ich muss meinen Background ausschalten, damit ihr Gott seht, sei dass ich auch aufgeräumt habe. Moment. sah aber spacig aus auf jeden Fall, Ja, genau. Das ist einfach so eine Razer. ja. Einfach so eine Razer, Moment, Hintergrund, ausschalten, Moment. Aber Ja, mit solange der mein bin ich schickes auch Ding sehr mal. zufrieden, Ja. weil die halt auch hier, man sieht, also die Tasten sind komplett freistehend. Das Ja. heißt, wenn man hier 10 Stunden am Tag verbringt, weiß man, wie nachher die Tastatur aussieht. Und Ja. muss dann halt irgendwann, so jetzt muss ich hier den richtigen Background wieder finden, da ist er. Und muss dann halt irgendwann das Ding auch mal sauber machen. Und das geht bei denen ziemlich gut. Ja. Ich habe Ja. dann einmal versucht, es mit diesem, es gibt doch dieses, das, was wir früher hatten als Spielzeug, dieses grüne Glibberzeug. Ich weiß gerade, fällt Ja. gerade der Name nicht Ja. ein, weil ich alt bin. Ja. Mit dem grünen Glibberzeug macht man ja auch Tastaturen sauber. Das Blöde war, ich habe kein neues grünes Glibberzeug gekauft, sondern habe irgendein grünes Glibberzeug gekauft, was mir vor Jahren mal zugelaufen ist und was ich schon ein, zweimal verwendet habe, mit dem Ja. Effekt, dass dann das ganze Zeug in den Tasten klebte. Und zwar Ja, nicht lecker. nur da, wo man denkt, wo man, also ich habe da entdeckt, Ja. wie weit man so eine Taste auseinandernehmen kann. Ja. Ja. Also, und Ja. das hatte sich also wirklich in die letzte Ecke dieser Tasten. Also insofern war das super, ja. Es ist nur halt noch nicht wieder rausgekommen. Ja. Ich habe dann sicher eine Okay. Woche lang meine Tastatur geputzt oder länger. Oder mal wieder Ja. dann antrocknen lassen und dann wieder abgemacht und dann wieder abgeschrabbert. Super, ja. Aber ich habe gedacht, nein, ich kaufe jetzt nicht einfach eine neue, sondern ja. Aber Machst erzähl sie doch mal, sauber. was ist das? Wie kommt man, also Tastaturen, das ist so langweilig. Also es ist der langweiligste Teil. Ich sage jetzt einfach, das ist der langweiligste Teil an so einem Computer. Warum Tastaturen? Ja. Da würde ich natürlich arg widersprechen. Ich sag's mal so, der Grundgedanke ist jetzt ja nicht nur von mir, würde ich sagen, sondern auch von der Shop-Gemeinde, aber auch von der Community ist, dass man da quasi ein Werkzeug vor sich liegen hat, wenn man es so beschreiben möchte. Ich wage jetzt mal zu behaupten, wenn man sich jetzt, weiß ich nicht, den deutschsprachigen Raum anguckt und wie viele Haushalte haben wir zusammen mit den Österreichern und Schweizern, die Deutsch sprechen, würde ich fast behaupten, 95%, keine Ahnung, eine Schätzung, haben eine Tastatur im Haus. Viele Leute haben heute nur noch einen Laptop, klar, das ist aber ein bisschen anderes Thema. Auch da tut sich was Richtung Tastaturen, ist aber jetzt nicht mein Thema. Auch da an den Laptop kannst du ja auch eine schicke Tastatur einfach per USB anschließen. Also das ist jetzt hier auch so, ne? Die hängt natürlich nicht an irgendeinem Desktop. Ich habe irgendwann beschlossen, ich will nur noch einen Rechner haben, Voll mit gut, dem ich verstehe ich. arbeite. Und hier steht vor mir noch, also hier steht eine sehr schöne neue, ich muss das jetzt in Ja. jedem Cast erzählen, eine schöne neue 32 Zoll Schön. Ja. Bildschirm, ja, sodass ich jetzt endlich mal gerade sitzen muss, damit ich überhaupt. Also mein Rücken sagt schon, da hast du Muskeln, wo du nichts von weißt. Die sind dann Und da auf drunter steht dann einmal. der Laptop, sodass ich praktisch hier, ja, ich komme mir vor wie bei Star Trek hier, ja. Aber in Ja, der Tat, verstehe ich. externe Tastatur ist bei mir auch schon ewig ein Standardding. Ich auf so einer Laptop-Tastatur, nee, sorry, also. Ja, also ich sag mal so, ich habe zum Beispiel auch einen Surface-Laptop, der ist jetzt aber auch schon ein paar Jahre alt, ich glaube von 16 oder so. Und Apple und diese Microsoft-Dinger haben schon echt in Richtung Tastaturgefühl, Tipp-Feeling schon richtig Fortschritte gemacht. Ja, es gibt Leute, die machen das blind im Schlaf, ja, die haben halt so ein Keyboard vor sich auf einem Laptop oder einem Notebook und arbeiten damit wie verrückt. Ich würde dann immer behaupten, wenn du dir eine richtig coole, mittlerweile auch relativ erschwingliche, gute mechanische kaufst und stellst dir davor, hast du noch mal ein bisschen was Interessanteres, weniger Langweiligeres, um es so zu formulieren. Genau, letztendlich würde ich sagen, 90% aller deutschen Haushalte haben irgendwo ein Keyboard rumliegen und benutzen es auch sehr wahrscheinlich häufig. Klar, viele Leute arbeiten mit Touch, also Smartphone und Tablets. Und dabei eben ist so der Grundgedanke ist, es ist eigentlich ein Werkzeug der Moderne, ein Werkzeug der Neuzeit, wenn man so will, was irgendwie jeder benutzt. Aber keiner so richtig drauf guckt, was habe ich da eigentlich vor mir und gibt es vielleicht die Möglichkeit, diesen ganzen Umgang mit diesem Tool, weil sonst ne, von einem Kärcher Spreng ein Regen, wie sagt man, eine Heißwäschedusche habe ich da unten stehen, von Kärcher so ein Ding. Man hat Küchenmesser als Werkzeuge. Also es gibt ganz viele Bereiche, wo so Akkubohrer, Akkuschrauber kaufe ich mir einen guten von Makita und so weiter. Also es gibt ganz viele Werkzeuge, aber auch einfach Alltagsgegenstände, wo wir sehr viel drüber nachdenken und vielleicht auch, ich hatte irgendwann einen Bosch Akkuschrauber gesehen mit so einem Brillanten drauf, irgendwo in Obi, so für 20 Euro mit so einem Set. Okay, interessante Zielgruppe, wer ist das? Ja, also es gibt jede Menge Werkzeuge und Alltagsgegenstände, wo wir viel drüber nachdenken und auch uns damit so ein bisschen auch den, das ist eine Art Statussymbol, teilweise auch, je nach Werkzeug. Das ist in der Community tatsächlich auch der Fall, würde ich sagen. Und mein Gedanke, und ich glaube, da spreche ich so für die ganze Community, ist, lass uns diesem Werkzeug, was wir alle alltäglich benutzen, doch so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zukommen. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem guten Küchenmesser. Du kannst dir, weiß ich nicht, ne, sag ich mal, über deine 10 Jahre kannst du dir drei verschiedene schicke Messer kaufen, die dann irgendwie ein bisschen was kosten, aber irgendwann doch wieder stumpf werden, dann passt irgendwie der Lack ab, man kauft sich da irgendein Plastik, irgendein Kram und kauft und kauft und kauft. Und so nichts gegen deine Razer-Tastatur, aber so habe ich es tatsächlich ja auch, seit ich quasi auf so Dingern rumtippe, ähnlich gemacht. Man kauft sich dann mal eine schöne Razer-Tastatur oder was von Logitech. Mittlerweile gibt es ja noch ein paar andere bekanntere Marken. Und das funktioniert auch super. Und die sind teilweise sogar auch kompatibel mit dem Kram, von dem wir gleich noch sprechen. Aber es war dann bei mir so genau, wie du sagst, ey, da ist irgendwie dann doch der Kaffee drüber gelaufen, das Ding ist runtergefallen. Gefühlt hatte ich so in 5 Jahren Rhythmus, hatte ich zwei, drei Tastaturen dann verbraten. So, ne? Hängt natürlich auch dran. Ist man Gamer, dann daddelt man ja noch ein bisschen mehr auf diesen Geräten Ja, rum. dann. Und ich sage dann immer, bevor du dir jetzt 15 Küchenmesser in 2 Jahren kaufst oder 10 Tastaturen in einem oder in drei oder vier oder fünf, Ja. investier doch ein bisschen mehr Geld und das, da reden wir heute wirklich von bezahlbaren Geräten. Das war, als ich angefangen habe, 2019, 20 war das noch anders. Und dann würde ich heute dazu raten, kauf dir ein cooles Keyboard, gestalte das vielleicht so und passe es so an, dass es dir richtig Freude bringt. Und dann kannst du das Thema erstmal, genau wie mit einem ziemlich guten Küchenmesser, kannst es erstmal für die nächsten 15 Jahre abhaken. Und das ist auch tatsächlich die Philosophie meines Shops. Ich habe da sozusagen eigene Produkte etabliert. Jetzt das dritte Keycap-Set, zeige ich euch gleich oder dir, wo ich sage, das kaufst du einmal und egal, wie sich deine Tastatur jetzt verändert, selbst wenn du sagst, ich habe drei verschiedene für verschiedene Anwendungszwecke, gibt es ja. Programmierer haben zum Beispiel eher kleinere, damit die Finger überall rankommen und so weiter. Und da ist mein Anspruch mit den Keycap-Sets, ich verkaufe die keine Tastaturen direkt, berate aber natürlich sehr gerne dazu, sondern sorge eher für das, was oben drauf kommt, die Tasten an sich und die Schalter darunter. Und da ist dann immer mein Ratschlag zu sagen, guck dir an, was du brauchst, was passt dir, was passt zu deinen Fingern, zu deiner Ergonomie, zu der Geschwindigkeit, auch zur Lautstärke ist ein großes Thema. Und gib doch mal, ich sag's jetzt mal ganz blöd, 50 Euro mehr aus und hast dann wirklich die nächsten 10 Jahre einfach Ruhe mit dem Thema. Und mir macht es immer noch Spaß auf diesem Gerät. Ich habe jetzt was vor mir stehen. Da reden wir von, ist eine Mons Geek, ein relatives Einsteigermodell, geht los. Ich glaube, die kostet mittlerweile um die 100 Euro. Und wenn man sich jetzt eine Razer anguckt oder eine Logitech, die ja auch jetzt, Microsoft ist jetzt wieder mit so Die einem liegt fast Ergo-Ding auch in dem dabei. Bereich. Also Genau, die weiß ich nicht, sind, was ich genau. bezahlt habe, müsste ich jetzt gucken. Das ist die, was ist das, Rockat? Ja, ich glaube, über 100 Euro bist du da auch bei Razers, Kann glaube ich. sein, ja. Ja, das Interessante ist, dass diese großen Mainstream-Hersteller wie Logitech, Razer, ein paar andere, Keychron, die kommen so aus ein bisschen anderer Ecke, dass die sich jetzt in diesem Kastentastaturmarkt so ein bisschen was abgucken. Also im Endeffekt hat diese so eine Art Subkultur hat sich da etabliert. Das hat früher mal in Vietnam eher im asiatischen Raum stattgefunden. Dann ist es ein bisschen nach Amerika geschwappt und jetzt schwappt es so seit 2, 3, 4 Jahren Richtung Europa. Und da sind natürlich, sage ich mal, Mechaniken und auch Techniken entwickelt worden, wie man so eine Tastatur einfach zusammenbaut. Ganz runtergebrochen von CNC-Fräse mit Dämpfungsmaterial rein. Und mittlerweile hat auch Logitech und Microsoft und ein paar andere große Namen, MSI macht, glaube ich, auch welche, haben halt gecheckt, ey cool, da ist ja richtig was entstanden und kopieren jetzt so ein bisschen das, was in der Subkultur eigentlich schon längst Standard ist. Deshalb, ich würde jetzt gar nicht mehr davon abraten, sich vielleicht eine der großen Marken zu kaufen. Man muss nur einfach ein bisschen gucken, wie viel Geld kostet das bei einer Logitech mit Makrotasten und vielleicht mit irgendeinem LED, was blinkt oder so. Und habe ich nicht Bock, mir dann tatsächlich mir eine Beratung bei mir oder bei anderen Shops, die Community ist super hilfsbereit, die läuft ganz viel über Discord, Instagram sind so die Channels. Und dann würde ich dazu empfehlen, bevor du jetzt wieder eine Logitech verhunzt, aus Plastik da irgendwie noch rumtippst und das grüne Licht da irgendwie blinkt, befass dich mal einfach einen halben Tag, guck ein paar YouTube-Videos, schau dich in meinem oder anderen Shops um, und dann kaufst du dir was Anständiges, was in der Regel heutzutage gar nicht mehr teuer sein muss. Also meine Genau. Erfahrung in dem Bereich ist halt, ich mach die Erfahrung lustigerweise gerade eher bei Whisky, aber das ist auch bei Wein so und wahrscheinlich bei Tastaturen und bei Messern so ähnlich. Also ich habe auch einen Bekannten, der verkauft halt so Messer und da brauchst du unter 250 Euro gar nicht, ja. Und ich habe jetzt irgendwie, ich hatte Payback-Punkte, konnte nicht einfach Essen dafür kaufen. Ja, Und dann haben verstehe. wir irgendwie für 2,50 € so ein Messerset. Ich glaube, es sind vier Messer und das ist halt ein Santoku-Messer dabei. Aber das ist Ja, halt ein cool. Santoku-Messer. Ja. Ich glaube, das ganze Ding hat, glaube ich, 35 oder so Euro gekostet. Ja, Ja, da würde verstehe. jetzt ein normaler Messergeek würde sagen, ja, nee. Ne? Nee, nee. Und ich mache diese Erfahrung bei vielen anderen Sachen auch, bei Wein, wie gesagt, bei Whisky, jetzt auch bei Messern. Weil sich jetzt ein 400 € Santoku-Messer zu kaufen und sich erstmal den Finger abzuschneiden, ja. Und wenn du jetzt aber ein 35 € 4-Messer-Set hast und sagst, boah, das ist aber geil scharf und dieses große Messer, eben Santoku ist ja dann was heißt es irgendwie für vier Sachen irgendwie Fleisch, Ja, kannst du viel mitmachen, Gemüse genau. und Loch und Finger, ja. Irgendwie so. Ja. Und man arbeitet sich so langsam vor, ja. Also ich habe mich eben auch von einem 0815 Keyboard, ich hatte so ein ganz billiges von das war so ein rosa Keyboard und hat auch so geleuchtet und so, ja. Und jetzt habe ich mich hier zu diesem Rockart vorgearbeitet. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass ich dann, man arbeitet sich dann halt so weiter, aber du brauchst auch die Kompetenz. Ja. Also ich habe jetzt erstmals eine Tastatur, wo ich halt einfach diese Taste hier halt abmachen kann und einfach mal mit den Fingern. Und dann habe ich eben entdeckt, dass man eben auch den Schalter darunter habe ich dann entdeckt, dass man den abmachen kann. Ich wusste das gar Ja. nicht, dass man das Ja. einfach so kann. Ja? Und das Ja. ohne relevantes Werkzeug. Ja? Und auch wieder drauf machen kann, wenn man Glück hat. Ich hoffe, es klappt. Ja. So, Ja, wie du ich sagst, bin schuld. Nee, kannst du mit aber. Schlitzschraubenzieher rausfummeln, ne? Ja, Also das kann genau. man sich Das mit andere dem, was man hat, mit helfen. da brauchst du einen kleinen Schraubenzieher für den Schalter. Und ich glaube, das ist so auch so ein Hochschaukeln. Ja, also ich glaube, dass man so von der 0815, jetzt weiß ich nicht, Ch nee, Cherry gilt ja auch als, ist das nicht, war das nicht so der, das fanden so die Geeks früher, fanden Die Cherry haben auch auch irgendwie. Tastaturen gemacht, die sind aber ja groß geworden mit den sogenannten Cherry Switches, also genau diesen Schalter, den du gerade erwähnt hast, der unter der Kappe steht, und haben halt super lange quasi eine weltweite, ein Patent, eine Lizenz genau dafür gehabt. Und irgendwann ist sie ausgelaufen und dann kam natürlich, wer hätte es gedacht, die Chinesen. Und da muss man heute sagen, Was? dass was darüber schwappt und hergestellt wird, ist auf jeden, also Cherry ist auch ein deutsches Unternehmen, ist auf jeden Fall gleichwertig, je nachdem, was du möchtest, sogar besser. Trotzdem hat Cherry, und das muss man echt anerkennen, es geschafft, sich nach wie vor diesen Markt, der da entstanden ist, als wir alle Richtung Tastaturen, da ist der Mac nicht mehr der Quadra 800 25.000 Euro gekostet hat, sondern man irgendwann Computer in die Haushalte brachte, die günstiger waren, hat es Cherry geschafft, da einfach eine Marktführerposition mit den Schaltern, aber auch mit Keyboards zu etablieren, und haben es bis heute weiter zu einem erfolgreichen Unternehmen ausgebaut, Also dann trotz sage des ich mal, ganzen von irgendeiner internationalen Drucks. 0815 Tastatur, glaube ich, ist es auch so eine Tendenz, dass man sich vielleicht halt auch vorarbeitet. Also vielleicht muss man Genau. erstmal ein paar Messer wegschmeißen, bevor man, also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass, ich sage jetzt mal meine Frau, wenn die jetzt das Santoku-Messer toll findet, ja, dass man dann irgendwann mal sagen kann, jetzt tasten wir uns mal zu einem für 299 Euro vor, ja, weil es Ja. wirklich was ist, so wie du sagst, also ich verstehe das durchaus, dass die, dass das, was man so täglich in der Hand hat, dass das irgendwie cool ist. Ich weiß noch, ich habe, warte mal, das steht hier drüben, da habe ich irgendwann, war meine Tastatur kaputt und dann war ich auch beim Mediamarkt und jetzt wirst du natürlich gleich wieder, das ist gleich wieder cringe hier, so eine Ja. Rapport-Tastatur, ne, also das ist Ja. wirklich. Aber ich fand es erstmal cool und dann, und da war auch eine Maus dabei und so weiter. Und dann habe ich halt so geguckt und dann habe ich die gekauft. Und dann habe ich die aufgebaut. Und dann habe ich natürlich erstmal den Schreibtisch abgeräumt, habe den Schreibtisch sauber gemacht, mal habe die da aufgestellt. Und dann sah der Schreibtisch so geil aus. Ja, Und dann habe ich nach das. links und nach rechts geguckt und habe festgestellt, hier links und rechts sieht es aber nicht geil aus. Und ich habe ungelogen einen halben Tag lang mein fucking Arbeitszimmer aufgeräumt. Hat sich Ja, gelohnt. Ja, cool. also ich verstehe das durchaus, ja, weil ich dachte, nee, mit der coolen Tastatur, die da steht, kannst du jetzt nicht einfach. Und genauso war es jetzt auch wieder mit dem Bildschirm, den habe ich mir jetzt in der ersten KW hier, 25, habe ich mir den geholt, ja. Und seitdem ist hier viel, viel weniger außenrum, ja. Weil ich einfach gesagt habe, nee, also erstmal, weil weniger Platz hat, weil der Bildschirm größer ist. Aber es ist halt wirklich, oder zwar auch mal, da als ich mir, da liegt dieses Yoga, was ist das? Weiß nicht mehr, von Lenovo Yoga, dieses Orange. Das Dieser Umklappkonsole, Laptop, ne? ja, und den Ja, hatte auch ja. ein Bekannter und dann habe ich das gesehen, habe gesagt, Mensch, der ist schon arg teuer, oder? Und dann sagt er so, ja, aber weißt du, das ist mein tägliches Arbeitstool. Und dann hat es bei mir so Ping gemacht, ne? Weil ich Ja, bin halt auch so ein Typ, für mich muss ein Auto von A nach B fahren und so. Also ich bin jetzt nicht der, ich bin nicht so der Apple-Typ, ja? Also ich bin, also für mich muss erstmal das funktionieren, ne? Da bin ich Funktion first, Ansprechpartner. Also das muss ja. einfach, erstmal muss es funktionieren. Aber Ja. dann habe ich schon auch festgestellt, ja, wenn dein tägliches Werkzeug irgendwie schön ist, ja, dann, ich hatte mal, doch, genau, ich hatte mir mal, da war ich noch Student, glaube ich, diesen Füller hier gekauft, ja. Ja, schick das Ding, ja. Und der hatte auch einen Namen, hier, doch, Rief heißt der, von, weiß nicht, Lamy oder irgendwas, ja. Ging Der ist jetzt edel, aber ja. seit Jahren verstopft. Also ich kann den eigentlich nur benutzen, wenn ich den vorher durchspüle, ja. Aber er ist nur noch in Greifweite. Und er hatte Okay, ursprünglich verstehe. auch so seinen eigenen Ständer, aber der fliegt mir immer runter. Deswegen ist er jetzt einfach in so einem anderen Ding drin. Und das war schon, ich kann diese Faszination verstehen, ja. Ich glaube, dass die Covid-Zeit da auch viel bewegt hat bei den Menschen, ne? Dass auf In einmal der ganz viele Tat, ja. zwei Drittel, teilweise ja die ganze Company dann irgendwie auf einmal in ihrem neben dem Ja. Kinderzimmer und Küche saß und so. Und ich glaube, Ja. da ist vielen Leuten dann so ein bisschen aufgegangen, wo sitze ich hier eigentlich? Ach Quatsch, das kann ja dauerhaft so sein. Oder mein Chef sagt, komm zweimal die Woche. Und auf einmal saßen ganz viele Leute in ihrem privaten Umfeld und haben dann sich überlegt, was habe ich eigentlich für einen Arbeitsplatz? Genauso wie du es beschreibst. Und haben dann geguckt, könnte ich mir einen größeren Bildschirm vielleicht leisten? Vielleicht sogar zwei? Wie werde ich Man konnte produktiver? ja für sonst nichts Geld ausgeben, ne? Genau, ja. Und da habe ich dann, muss ich auch klar sagen, in den Zahlen bei mir war das doch ein Peak. Das würde ich Ja. auch so für die anderen Shops und Marken so, würde ich sagen, das sehen die ähnlich, dass diese Hochzeit Covid viele Leute sich gedacht haben, jetzt kaufe ich mir endlich mal ein ordentliches Keyboard und gehen dann auf YouTube. Und wenn du Glück hast, spielt ja der Algorithmus halt ein bisschen was aus der Custom-Szene aus Amerika. Das war damals da noch eher größer. Und dann denkst du auf einmal, ey, cool, das ist ja krasse Farben, das klingt ja so cool. So, und dann hast du das damals 2020 angeguckt und hast gesagt, okay, ich will jetzt irgendwie nicht 360 Euro für so ein Ding da ausgeben. Wenn du heute drauf guckst, bist du da, weil sich eben der Markt so krass entwickelt hat und auch so innovativ geworden ist, das, was du damals für 300, 400 Euro hättest kaufen müssen, was schön aussah, vom Klang her cool war, komfortabel, ergonomisch, da bist du heute mit ein bisschen was über 100 Euro dabei. Das heißt, die Einstiegshürde in das ganze Hobby ist sehr, sehr runtergegangen. Also die Messlatte ist da wirklich preislich, hat sich echt viel getan. Und dann kommt, glaube ich, dieser Gedanke von vielen Leuten, wie sollen die eigentlich aussehen? Habe ich vielleicht ein Mauspad, was größer sein könnte? Das ist genau dieser Prozess, wie du beschreibst, glaube ich, das ist doch ganz vielen Leuten so ergangen. Und bis heute, ich meine, klar, die letzten Nachrichten jetzt von Amazon sollen alle wieder in die Offices kommen, ja, aber ich glaube, ganz viele Leute und auch ganz viele Unternehmen haben gemerkt, dass diese Homeoffice-Geschichte, ein eigenes Büro zu Hause, einen Platz zu haben, doch sehr produktiv sein kann für alle beteiligten Seiten. Und deshalb denke ich, man sieht der Markt, wenn man so Google Trends und so weiter sich anguckt, der geht nicht steil bergauf, wächst aber stetig und konstant. Und das ist auch so ein bisschen meine Brauchen wir nochmal eine Geschäftsphilosophie. Pandemie, bis der Hockeystick kommt? Ja gut, so würde ich es jetzt nicht unbedingt. Also klar, wäre für mein Business nicht verkehrt, würde ich der Welt aber hoffentlich nicht nochmal zumuten, das Ganze, ja. Okay, lass uns Genau. mal, du hast schon ein bisschen was von Zahlen und Shop erzählt. Und ich habe gesagt, das ist doch auch ein schönes Thema jenseits des Keycap. Also bei Keycap-Thema, da schlagen wir jetzt einfach vor, geht in das YouTube Rabbit Hole und guckt euch das mal an und ob das was wo ihr sozusagen, anstatt dass ihr es zu McDonald's tragt oder so, tragt es vielleicht lieber Genau. hin. Würde ich auch so machen. Aber Shop. Also als ich dich kennengelernt habe, warst du so der totale Facebook-Guru, wo du sozusagen Ja. 24/7 dich mit Facebook-Ads beschäftigt hast und gesagt Stimmt. hast, das reicht kaum. Ja, Ja, also das man stimmt. schafft es kaum. Nur beim Thema, das hat mich extrem beeindruckt und auch dazu geführt, dass ich davon komplett die Finger gelassen habe, Ja. sich da einzuarbeiten. Und ja, gut, Shop bauen ist halt auch nur IT, aber erzähl doch mal, wie geht man da vor? Wie bist du auf die Idee gekommen? Was hast du dabei Ja. gelernt? Was kannst du nicht weiterempfehlen? Welchen Fehler sollen wir nicht machen, wenn wir einen Shop aufbauen? Ja, ich sag's mal so, chrisheil.de können die Zuhörer oder Zuseher ja gerne mal drauf gucken, ist quasi mein Hauptgeschäft. Da, wo wir uns kennenlernten, war das gerade so in der Mache. Ich glaube, das wurde dann 2011 habe ich das, glaube ich, dann etabliert und die volle Selbstständigkeit mit chrisheil.de, also Webdesign, Marketing, Newsletter-Gedöns, Social, alles, was man so als Schweizer Social Media Taschenmesser so können muss, habe ich dann, glaube ich, 2013 auch so ausgebaut, dass ich davon leben konnte. Und deshalb war natürlich Webdesign immer ein Interesse. Liegt vielleicht auch in der Familie. Mein Papa war Grafikdesigner, es gab Typografen in der Familie. Also ich bin schon so Richtung Graffiti, Schrift, Kunst, alles so ein bisschen die Richtung gestalterisch. Habe aber auch mal einen Kaufmann gelernt, das ergänzt sich ganz gut. Und habe dann gedacht, irgendwann, ich habe so gar keine Ahnung, wie man eigentlich einen Online-Shop baut. Ja, also ich habe Vermarktung, ich kann Webdesign, ich kann Portfolios, ich kann, weiß ich nicht, irgendwelche Seite für Videofeeds gebaut, für Agenturen, irgendwelche Social Media Boards, mich immer mit WordPress viel befasst, auch mit anderen CMS-Systemen. Und dann war so die Idee, noch lange bevor quasi Covid kam oder diese ganze Tastatursache entstand, hatte ich irgendwie war die Idee davon, dass ich doch vielleicht auch mal einen Online-Shop gar nicht so sehr selber betreiben möchte, sondern einfach die Skills entwickeln möchte, um einen Online-Shop an den Start zu bringen. Dass sich Leute, die eben sagen, hör mal, dein Webdesign ist cool, ich will aber was verkaufen. Oder hey, ich habe hier einen Online-Shop, kannst du mir helfen? Und das war immer so, boah, ja, habe ich nicht viel Ahnung von. Und dann habe ich einfach kurz bevor Covid losging, also Zeitraffer, 5 Jahre fast forward, habe dann gesagt, ich mache einen kleinen Online-Shop einfach mal auf WordPress-Basis zum Thema Maus-Pads, große Farben, schöne eigene Designs und so weiter. Und habe da angefangen und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass diese ganzen Dropshipping-Geschichten, die es da so gibt, ne, du kaufst bei Amazon oder kaufst bei irgendeinem Händler, der bestellt es aus China oder sonst woher, das dauert ewige Wartezeiten, Lieferzeiten. Habe dann gemerkt, dass eigentlich dieser Deskmattenmarkt voll ist und das war eher so ein bisschen als Fingerübung gedacht. Und ist es auch bis heute noch. Also es ist immer noch mein zweites Standbein. Würde ich jetzt auch noch nicht nennen. Ich habe dieses Jahr nach 3 Jahren jetzt das erste Mal eine schwarze Null damit geschrieben. Also es ist auch das mit dem Wachstum eher Geht so. Ja, schlimmer, es geht schlimmer. Manche sind nach 3 Jahren denke ich auch. pleite, ja. Und das war's dann. Ja, genau. Und habe dann quasi auf WordPress-Basis, ich denke mal, für die Leute ist WordPress ein Begriff, habe ich dann mit WooCommerce, das ist so das große Plugin oder das, ja, ich würde fast sagen, das einzige Glaube, die haben Plugin, es ja was man dann. gekauft, ne? WordPress hat Genau. WooCommerce gekauft. Genau, da gibt es gerade so ein bisschen Reibereien im Hintergrund, wie WordPress die Company drüber aufgestellt sein will. Es kam ja aus Open Source und jetzt vermischt sich das alles so ein bisschen, wenn man so Heise und Golem oder so ein paar News liest, tut sich da gerade was. Das betrifft aber gar nicht so sehr WooCommerce, sondern eher WordPress. Genau, und habe dann einfach mal probiert unter deskbutton.de oder so, ich weiß es gar nicht mehr genau, einfach mal so einen Shop mit WordPress und WooCommerce zusammen zu basteln. Und aus diesem Konstrukt, wo ich dann relativ schnell gemerkt habe, oh, das ist richtig viel Arbeit. Ich weiß nicht, wie viel WooCommerce-Plugins es gibt. Also irgendwo im fünfstelligen Bereich sind wir da, genauso wie für Ja. WordPress. Das ist natürlich einerseits vorteilhaft, weil du ganz viele Lösungen schon findest von der Community. Aber trotzdem immer noch so, ich bin kein Programmierer, kann aber so ein bisschen CSS, ein bisschen HTML. Du musst dann schon, wenn du das so anfängst, auch so ein bisschen vielleicht die Materie der Programmierung im Blick behalten, weil trotz dieser Riesenauswahl oder gerade wegen dieser Riesenauswahl ist es dann doch relativ tricky, sich zu überlegen, welches Ich wollte gerade Payplug-Plugin auch brauche sagen, ich. also wenn es viele Plugins gibt, ist es zwar schön, aber du musst ja auch wissen, welches nehme ich. Und manche Genau Plugins das. machen ja auch böse Dinge. Ja. Und das muss man dann auch wissen, woran man das vielleicht erkennt oder wo man fragen muss oder wie auch immer. Also ich vergleiche ja WordPress an der Stelle immer mit der Modelleisenbahn. Ja? Also man kann unheimlich viele Ja, Dinge passt da gut. einbauen und kann sich komplett verlieren in Zillionen Plugins, und ich denke immer, je weniger Plugins, desto besser, weil Ist weniger so, Plugins, ja. weniger Probleme. Ganz Ja. genau so ist. Also ich hatte mal einen Kunden, der hatte dann gesagt, ja, wir brauchen jetzt noch ein Plugin, um das Bild in den WordPress-Artikel einzufügen. Und ich so, füge doch Nein, einfach das nein. Bild ein. Datei Ja, hochladen. also, Ja. aber nein, Ja. der brauchte noch ein Plugin dafür, keine Ahnung. Verstehe. Also da war ich nicht für zuständig für den Teil. Aber Ja. er wollte das so, dann ist der Kunde halt, das Nun gecatcht, gut. ne? Nun Aber wie auch gut. immer, weil ja, das halt, jedes Plugin ist ein weiteres Problem, aber eben auch das Aussuchen, ne? Also gerade bei einer fünfstelligen Anzahl von Plugins gibt es wahrscheinlich immer mindestens 20, die ein und dieselbe Sache machen, ne? So ist es. Und So ist es. also was weiß ich, Rückmeldeformular oder keine Ahnung, irgendwas. Und ja, also Tricky, ich tricky. krieg da schon Zuckungen, ne? Ich sag's dir Aber ganz ehrlich, in meinem Online-Shop bei Wackydesk laufen mir persönlich jetzt auch zu viele Plugins. Ja, da schimpft genau wie du es gerade erklärt, mein IT, mein schimpft dann immer mit mir. Ne? Ich habe jetzt bei, es sind jetzt nicht übermäßig viele, ich glaube 12, 13 oder so, aber ist Ja. schon eine Menge Code, wo ich eigentlich Ja, sage, das ist der halt wäre einfach. leichter ohne. Ja, so. Ja, also manchmal werden ja auch Plugins verkauft und dann baut irgendjemand was Böses ein, ne? Und dann Abo-Falle, ja, genau. Abo-Falle oder irgendwas, ja, oder lässt Kryptos rechnen auf deinem Server oder so. Gab's ja Genauso alles schon, ne? Skandale gab es da, absolut, genau, richtig. Ich sag mal, der Marktführer im ganzen Bereich ist natürlich Shopify, werden viele Leute kennen. Und da spielt natürlich dann auch so ein bisschen die Marketing-Psychologie eine große Rolle. Ich vergleiche es immer so ein bisschen mit den alten Marktplätzen in Köln-Ehrenfeld. Meine Oma ist da groß geworden, die geht zum ihren Fischhändler, sieht das Fischhändler-Logo, sieht den einen Stand mit dem Vordach in Rot, kennt die Oma, die da verkauft. Also dieses Gefühl von, ich shoppe in einer Umgebung, wo ich mich wohlfühle, die ich kenne, wo ich Bezug zu habe, wo ich irgendwie der Sache auch vertraue. Und das spielt natürlich eine große Rolle im Verkauf über Online-Shops. Und deshalb muss ich tatsächlich auch sagen, wenn jemand einen E-Commerce, einen Online-Shop aufziehen will mit genug Budget irgendwo auch und mit einer klaren Vision und einem Produkt, was funktioniert, würde ich wahrscheinlich von WordPress, von dieser Fingerübung, die ich jetzt durchgemacht habe, nicht unbedingt abraten, aber ich würde sagen, überleg dir zumindest, ob es nicht doch Shopify sein soll, weil viele Leute, ich sag mal, jetzt ab von den großen Marktplätzen, Amazon, eBay, Vinted, diese Geschichten, Etsy, die haben natürlich ihre eigene Kastenlösung, aber alles, was sozusagen in die etwas kleineren Marktsegmente geht, da ist Shopify einfach super dominant. Ist mal so ein bisschen die Frage, will ich so ein Monopol unterstützen, ja oder nein? Da muss man selber mit sich auch ausmachen können. Aber die Umgebung, wie Shopify zum Kauf anregt, die ist vielleicht gar nicht so 100% optimal. Da fallen mir auch so ein paar Sachen auf, wo ich sage, ja. Aber die Leute haben es eben über die Jahre jetzt gelernt, dass die Leute sehen es, wissen vielleicht nicht, dass Shopify dahinter steckt, aber durch den Prozess, ob das jetzt das die Darstellung der Produkte ist oder das Hinfügen zum Warenkorb oder das Plugin, was dich erinnert oder so, da sind die Leute schon drauf gemünzt. Das war tatsächlich lange Zeit in Amerika auf jeden Fall so und Shopify hat sich da auch im europäischen Markt, wenn man nicht über Amazon und so weiter verkauft, dann durchaus auch durchgesetzt. Und ich Was bin jetzt an dem muss ich da Punkt, auf den Tisch legen ja. bei Shopify pro Monat? Da müsste ich jetzt mal gucken. Ich meine, du bist da irgendwo bei 80 Euro. Das ist also nicht jetzt so die Welt. Ich guck Es mal ist gerade. Ich meine, das fängt. übersichtlich, wenn du Umsätze hast, ja. Genau. Da muss man sich halt so ein bisschen überlegen. Wie gesagt, bei mir war es eher tatsächlich die Idee, dass ich eine Art Fingerübung für mich sozusagen einfach Ja, da aufsetzen macht will. Ein natürlich bisschen Sinn, mehr über WordPress WordPress. zu nehmen. Genau. Wenn man jetzt sagt, also man ist jetzt in der Situation und denkt sich, ich habe vielleicht eine Produktidee, ich lasse das herstellen, ich baue das selber, ich habe irgendwie einen Etsy-Shop und brauche da vielleicht noch einen kleinen Online-Shop, wo ich dann eine Gebühr spare und so weiter und so fort, sozusagen, um einfach mal so einen kleinen, kleine, kleinen, so einen Fuß in die Tür im Online-Markt zu bekommen und mal zu gucken, ob überhaupt Traffic passiert, ob das SEO irgendwie mitkriegt, dass ich über WordPress irgendwas anbiete. Würde ich sagen, mach das einfach. Kostet ja nichts. WordPress ist immer nach wie vor kostenfrei. WooCommerce kostet auch nichts. Und dann musst du halt gucken, brauche ich vielleicht so ein Datenschutz-Plugin? Sollte man vielleicht schon eine Gebühr für bezahlen? Ich müsste jetzt überlegen, in meinem Online-Shop bei Wackydesk, klar, das DSGVO-Plugin kostet monatlich was. Ich glaube, ich habe noch zwei andere, die rechne ich dann über meinen IT-Man ab. Der kümmert sich halt darum. Und da liege ich dann irgendwie auch im zweistelligen Bereich an Kosten für den Betrieb des Online-Shops. Plus natürlich die IT-Kosten, wo es liegt, die Domain und so weiter, E-Mails. Aber das ist noch, jetzt sage ich mal, für den, der wirklich an Das ist oder noch die, der, übersichtlich. genau, das kannst du Also irgendwie wir noch sind bei unter vertreten. 200 Euro im Ja, Jahr, ja, sage ich mal. ja. Ich habe jetzt einfach mal Shopify gegoogelt, Kosten. Ich meine, ich glaube, ich meine, klar, Squarespace ist vielleicht auch mittlerweile so ein Türöffner für viele Leute. Ich gucke jetzt mal Basic, guck mal hier, bist du bei 27 Euro bei Shopify und das, was ich sagte, eben 79 Euro stimmt. Das ist quasi das nächste Tier, also der nächste Tarif. Der hat dann natürlich so eine Future-Liste mehr mit Kartengebühren, Funktions-Highlights und so weiter. Also wenn man es ernsthaft betreiben möchte und, sage ich mal, ein Investment irgendwo her hat oder irgendwo Geld rumliegen hat, dann würde ich heute sagen, wenn du eine klare Vision hast, eine Strategie und dir fehlt noch die Technik, um das online zu verkaufen und du hast die 79 Euro, die tun dir nicht weh für 2 Jahre, dann mach's über Shopify. Und ich bin jetzt gerade an dem Punkt, wo ich merke, Wackydesk, wie gesagt, die schwarze Null ist jetzt da, nach Ende 22 angefangen, und bin jetzt am Punkt, wo ich mir durchaus überlege, zu Shopify zu wechseln. Trotzdem ist dieses Learning, was ich habe jetzt über WordPress oder WooCommerce hinaus, für alles, was über WordPress funktioniert, was ich auch nach wie vor großartig finde, ist das natürlich eine coole Sache. Da habe ich ganz viel mit sozusagen mich selber geschult und kann heute sagen, ey, wenn du die 79 Euro nicht hast, hier ist mein IT-Hoster, ich setze die Software kostenlos aus, das ist WooCommerce und diese drei, vier Plugins sind so das Minimum. Gucken wir mal, wie es läuft. Da kannst du also so ein bisschen, ich habe natürlich jetzt so ein bisschen Schiss, das Ganze zu Shopify zu transferieren. Mein IT-Man sagt, ist gar kein Problem, aber ich denke, also ich habe da so viel drin rumgebrasselt, oh mein Gott, ja. Ja gut, Also und ja. also SEO-technisch, du müsstest ja alles auch mappen dann, oder? Das ist Oder? das Ding. Das geht heute wohl, sagt mein IT-Man, über ja, Datenbankbefehle. Ich hatte mit ihm genau diesen Fall jetzt schon mehrfach von einer Zoom, von einem Joomla-System oder was es war, dann zu WordPress und umgekehrt. Und da hatte ich auch immer diese Sorge, oh Gott, was macht Google? Oder mittlerweile muss man ja auch noch über Bing sprechen, über andere Oh, 4% hat es Suchmaschinen, jetzt. Bing hat jetzt 4% in den Complexity. USA, ne? Ja, Oder in Deutschland das. sogar? Ich glaube sogar, also muss halt überlegen, sprechen wir vom Bing, also vom Edge-Browser oder reden wir wirklich von ChatGPT Bing? Und da muss ich sagen, wächst einiges. Klar, weil Microsoft mit Windows 11 das Ganze Ja, aber natürlich auch ich fand es pusht. halt total witzig. Du wirst wahrscheinlich auch gelacht haben. Ich fand es total witzig, als dann ChatGPT kam und dann hieß, ja, das ist jetzt in Bing eingebaut. Dann hieß es alles, oh, das ist der Anfang Ja. vom Ende von Google. Yep. Und wenn Yep. überhaupt was der Anfang vom Ende von Google ist, ist nur, dass die eigentlich ihre Suchergebnisse inzwischen so mit Werbung vollpflastern, dass sie sich Ja. eigentlich ihre eigene Qualität, Ja. also die Werbeumsätze bei Google, bla, aber das wäre jetzt ein anderes Ja. Thema. Aber ich sage immer, Ja. der Einzige, der Google eigentlich killen kann, ist Google. Und wenn Ist sie Google so selbst. weitermachen, Ja, kriegen stimmt. sie es vielleicht auch noch Sie hin. arbeiten dran, absolut, sehe ich Ja, genauso, ja. aber wie auch immer. Also SEO-technisch ist sowas dann auch machbar, wenn man einen IT-Dienstleister hat, der weiß, was er tut. Ja. Jetzt hast du schon ein bisschen angedeutet, Datenschutz, DSGVO und so weiter. Es gibt ja so ein paar, also das ist jetzt sowas, wo ich Manschetten hätte. Also wenn mich jetzt einer fragen würde, Shop, kannst du mir da helfen? Da würde ich sagen, ja, Ja, weil ich zumindest weiß, so viel weiß ich, dass da viele, viele kleine rechtliche Sachen dranhängen. das stimmt, ja. Jetzt jenseits von Payment-System oder so, aber rechtliche Sachen dranhängen, was Absolut. auch einfach bestimmte Regularien angeht, an die man sich da halten muss. Kannst du da vielleicht zumindest andeuten, in welche Richtung da die Learnings gehen? Ja, absolut, klar. Ich sag mal, der große Knackpunkt ist natürlich, dass man eine Handelsware, also ein physikalisches Objekt, vertreibt. Das ist eine Sache, wenn du, sage ich mal, digitale Dienstleistungen anbietest, SEO, eine Website baust, also alles, was quasi im Internet sozusagen oder auch softwaretechnisch angeboten wird, dann hast du nichts, was physikalisch bei den Leuten auf dem Tisch liegt und hast damit ich sag mal, fast 75%, 80% aller dieser Regularien, die für den Einzelhandel mit Verpackung, Ware, Versand. genau das, Inzwischen ne? hast du auch diese Verpackungsabgabe, ne, sogar. Ja, bin ich Mitglied, wer hätte das gedacht, ja? Tatsächlich. Ja. Da ist bei mir ist das noch so ein bisschen abgeschwächt, weil ich quasi keine Akkus verkaufe. Also wenn du wirklich auch noch Ah. elektronische Dinge, eine mechanische Tastatur, die ja auch irgendwo einen Akku hat, wenn du sie irgendwie per Bluetooth betreibst, oder andere Peripheriegeräte in dem Bereich, wenn du sagst, ich habe was, wo ein Stecker reinkommt, dann expandiert sich deine Liste mit Sachen, wo du Rückgaberechte, also du musst dann Batterien von Leuten nehmen, die irgendwie aus dem Dorf kommen und ihre alten Walkie-Talkies, weiß es nicht, Walkman, die alten Batterien aus den 80ern, dürfen sie dir auf den Tisch legen und du musst sie zurücknehmen. Also das sind, genau wie du es gerade sagst, sind die, ich würde es so in drei Stufen unterteilen. Digitale Produkte, die du nicht anfassen kannst, Produkte, die du anfassen kannst, die irgendwie elektronisch funktionieren. Und dann kommt so alles andere, ob das jetzt eine Tischdecke ist oder eine Mauspad oder ein Keycap aus Plastik, ja. Ja. Ein bisschen aufpassen muss man natürlich beim Import, Nahrung wenn ist man die ganzen wahrscheinlich auch nochmal Sachen. ein Ganz Thema, aber genau, das, ja. das ist nochmal was, da kann ich auch überhaupt gar nichts zu sagen, aber ich Ja, glaube oder gerade, wenn du, Medizin oder sowas, puh, da müssen wir ja. zertifiziert, wissen wir dabei, haben wir da beide keine Ahnung. Da würde ich kein besser nichts zu sagen. Genau, habe ich gar keine Ahnung von. Kann mir aber vorstellen, dass das echt auch hart ist. Ja. Genau, und bei mir ist noch der Vorteil, sage ich mal, dass es im Endeffekt Ware ist, die ja auf Plastik, ein bisschen metallbasiert. Die Switches haben noch ein paar andere Poly-Geschichten. Also es sind im Endeffekt Dinge, die keinen Akku bedarfen. Das war auch so ein bisschen. Das war jetzt gar nicht so die Idee, dass ich sage, ich will gar keine Tastaturen verkaufen, aber dadurch, dass sich dieser Markt da so konsolidiert hat und dass da mittlerweile auch Player am Start sind, ich sage jetzt einfach mal, wenn irgendwer Bock hat, sich ein Keyboard zu kaufen, guckt euch die Keychron-Dinger an. Das ist eine Marke aus China, die hat genau diese Lücke. Die hat, Also glaube ich, mittlerweile KEYCHRON. on.de, glaube ich, oder .com. Genau, und da siehst du dann auch schon die Masse an Produkten, die die haben. Ich weiß es nicht genau, aber es müssten über 30, 40 sein. Und dadurch, dass die so in den Markt gedrängt sind, haben es natürlich ein paar andere Tastaturhersteller, die im Einstiegsbereich sich fast etabliert hatten, haben es da halt ein bisschen schwerer mit. Und das war für mich dann so, als ich mir das anguckte, dachte ich, ich habe mein Hauptgeschäft, Chris Heil, und ich möchte weiter mit Wacky Days mal gucken, was so geht. Aber das Ganze möglichst, dass es irgendwie zu meinem Familienleben, zum anderen Geschäft und so weiter passt. Und dann habe ich für mich entschieden, es gibt schon ziemlich coole, auch deutschsprachige Shops, die verkaufen richtig coole Tastaturen. Und man spricht ja immer von der Nische, und meine Nische ist ganz klar die Tastenkappen. Das ist so mein Ding. Und da würde ich auch fast sagen, wenn wir jetzt über die Qualität sprechen, dass das Plastik, es ist letztendlich nur Plastik, aber auch da macht es natürlich einen Unterschied, ist so eine Taste irgendwie 1 Millimeter dick oder ist sie 1,3 Millimeter dick, meine sind es 1,7. Das fühlst du, das hörst du und so weiter. Das heißt, ich habe mich mit meinem Shop quasi darauf spezialisiert, die Switches anzubieten. Da muss ich aber fairerweise auch sagen, da gibt es auch deutschsprachige Shops, aber auch Shops am deutschen Markt, die bieten ein größeres Sortiment an Switches an. Bei mir ist es so ein bisschen, ich habe sie alle nicht alle einzeln getestet, aber jede Sorte einzeln getestet, bewerte das, schreibe da ein bisschen was zu und habe jetzt ein Sortiment, ich glaube, von 10, 12 Switches, die ich so vertreibe. Das ist so ein bisschen das Beiwerk, wenn man so möchte. Dazu kommen natürlich noch USB-Kabel, aber da geht es dann halt auch wieder los. Ne? Da fließt dann Strom durch und so weiter. Die habe ich dann irgendwann, hatte ich mir, glaube ich, eine kleine Charge bestellt, habe, glaube ich, 25 verkauft, ist dann wieder gelassen. Weil auch da, wenn du auf AliExpress guckst, ja, dann kriegst du so ein schickes Coiled Cable, heißen die Dinger. Ich habe jetzt keins hier, die sind so, sehen aus wie Also so alte schon die Telefonkabel. alten Ne? Telefonkabel, Genau oder? das. Genau das. Das war damals, als ich den Shop aufmachte, noch relativ fresh, sah cool aus, kommt natürlich auch so ein bisschen aus der Gamer-Ecke, und habe dann aber gemerkt, was soll ich mir die jetzt hier zu 100 aufs Lager legen? Mein Lager siehst du im Endeffekt, da hinten stehen so ein paar Switches, sieht man glaube ich nicht, und dann liegen so ein paar Keycaps hier rum, und habe dann gedacht, da sind auch keine Margen drin, die es irgendwie interessant machen, und die Qualität, die China da herstellt, ja, es gibt aber tatsächlich auch unten am Rhein, ah, kann ich nachliefern. Aber es gibt einen ziemlich coolen deutschen Custom Cable Shop für Tastaturen. Die machen, mir fällt es gerade nicht ein. Ziemlich Notfalls coole liefern wir Jungs. es nach, notfalls schickst du es mir, dann schreibe ich sie dir Genau, das in mache ich die super gerne, weil die Jungs, von denen habe ich eins. Ich glaube, Hot die Notes. hatte sogar über Discord mit denen mal gechattet. Und das Coole einfach an dieser ganzen Geschichte ist, wenn wir jetzt nochmal auf den Handel gucken, dass das Ganze noch nicht von den großen Platzhirschen vereinnahmt wurde. Also Amazon, klar, kannst du da auch Dinge in dem Kontext kaufen, aber so die großen Player am Markt, die irgendwann sich ja alles irgendwie einsacken, da sehe ich noch so ein bisschen Platz und Luft, und ich glaube, das ist auch der Reiz dieser Community, dass man immer noch dieses ein bisschen Subkultur, wir sind untereinander vernetzt und die ganz Großen haben eigentlich nicht viel zu melden. Und da muss ich einfach Discord mal loben. Diese ganze Community, das Marketing bei mir läuft auch viel über Discord. Und diese ganze Discord-Struktur, die sind ja aus dem Gaming-Bereich gekommen, die spielt eine große Rolle im Vertrieb für mich. Das heißt, da ist immer noch so ein bisschen dieses, hey, wir machen das unter uns aus und die Großen können mal gucken. Und das meine ich halt, wenn die großen Logitechs und jetzt so langsam sich die Dinge abgucken bei den Kleinen, das ist ein sehr, sehr faszinierender Prozess, weil in der Regel kommt irgendeine große Amazon-Krake, nimmt sich die Branche und dann war's das. Ja? Und da sehe ich halt noch keine Gefahr. Und deshalb macht das Ganze auch so viel Spaß, weil man eben noch diesen ganz sehr direkten Kundenkontakt hat und in meinem Fall auch super viel Feedback sich einholt über Umfragen auf Discord, Instagram, über den Blog auf meiner Webseite und man da einfach so den Markt noch so tatsächlich ein bisschen mitgestalten kann. Das ist für mich manchmal so ein bisschen die geilere Bezahlung als jetzt die Dinger, die ich verkaufe, weil ich einfach das Gefühl habe, ey, die Leute haben Bock drauf. Ich habe jetzt, weiß ich nicht, über Google-Bewertungen, ich glaube, über Trustpilot müssten es jetzt insgesamt 75 oder sein und alle Vollgas 5 Sterne. Und das ist natürlich Ja, was, das ist was halt einfach toll. Spaß macht. Genau. Ja. Ja, Aber Handel, würdest du das zum auch Thema Handel. sagen, wenn jetzt jemand sagt, ich würde gerne einen Shop aufmachen, schau mal, ob es eine Community gibt und wie die so tickt. Weil wenn es die nicht gibt und wenn sich dort vielleicht alle nur gegenseitig den Schädel einschlagen oder so, dann ist das vielleicht nicht so ein cooles Umfeld. Wenn da aber so eine Leben und Leben lassen Geschichte ist oder die Leute sich alle irgendwie mögen, dann ist es vielleicht auch ein besseres Umfeld, um da ein Business zu bauen. Auf jeden Fall. Mir fällt direkt ein, guck mal, ob es das, was du vertreiben willst, schon auf Amazon gibt und überleg dir genau, ob du damit. Ich meine das gar nicht so wertend, ja, aber du kriegst halt doch fast echt alles, was man so im Leben braucht mittlerweile bei dem großen A. Es ist Und vielleicht ich auch so hätte ein Schmerzen bisschen. damit. Was ich jetzt so ein bisschen rausgehört habe, ist auch die Frage, wie hoch ist der Beratungsbedarf bei sowas? Ja, also beziehungsweise, also ich lese manchmal so durch Amazon-Beschreibungen durch, zum Beispiel, als ich mir jetzt eben den Bildschirm gesucht habe, also ich habe ihn dann schon bei MediaMarkt gekauft, aber ich habe halt auch bei MediaMarkt oder so, also eigentlich auch bei MediaMarkt geguckt. Und zwar nur deswegen, ich kaufe das halt einfach da, der ist hier in der Nähe. Und wenn das Ding kaputt ist, dann packe ich das ein und bringe das dahin und sage da. Ja, Ja, hier, nimm. gut, Ja, gut. ja. Ja, und da sind die ja, da hat noch nie einer irgendwas gesagt. Ja, also so ist es wirklich kaputt. Ne? Also ich glaube, die gucken auch gar nicht. Wenn du hinkommst und sagst, das ist kaputt, dann ist das kaputt. Und Wo das sie finde Neues aus dem ich Lager. angenehm, ja, gegenüber anderen Dingen. Aber wie auch immer. Und dann hatte ich zum Beispiel das Problem, ich wollte nicht wissen, wie viel Diagonale Zoll das Ding hat oder Zentimeter, sondern ich wollte wissen, verdammt nochmal, wie breit ist das, weil es muss ja auf meinen Schreibtisch passen. Dann nützt mir Diagonale natürlich nur sehr eingeschränkt was. Ja, Ne? logisch, verstehe, Und klar, ich wollte jetzt auch nicht unbedingt den Pythagoras auspacken oder so, ja? ja. Oder mir einen Excel schreiben dafür. Im Geodreieck oder so, ja. Ja, genau. Sondern ich wollte halt einfach wissen, wie breit ist das Ding und ist es auch höher als mein alter Bildschirm? Das wollte ich natürlich auch, weil ich wollte ja dann nicht Verstehe. einen Bildschirm, der niedriger ist als mein alter Bildschirm und nur total so breit. Ja. Also Ja, wie auch verstehe ich. immer, auf jeden Fall war das manchmal nicht so einfach, wirklich rauszufinden. Also man hat sich da manchmal einen Wolf gesucht und einmal Stoff war dann irgendwie ein Bildschirm, der hatte dann 2000 Zentimeter oder so. Also anders gesagt, da hatten sie irgendwie sämtliche Maße. Also da stimmten einfach die Zahlen, die Einheiten nicht zusammen. Ja, Ja? passiert, Die passiert, haben da ja. Maße genommen und haben, also irgendwas. Auf jeden Fall habe ich gedacht, das nützt mir jetzt auch nichts. Ne? Weil Hilft was nicht so war richtig weiter, ja, verstehe das? ich. Aber jetzt in deinem Fall, wie gesagt, das ist ja wirklich Geschmackssache, wie fühlt sich das an? Das ist zum Teil vielleicht auch individuell, ja. Also ich habe eine Weile Buchrezension geschrieben, habe ich immer gesagt, ich will ja nicht nur schreiben, ob mir das Buch gefällt, sondern ich möchte die Rezension so schreiben, dass jemand, der die Rezension liest, weiß, ob ihm es gefallen würde. Ja, gute Idee, klar, Also, ja, ja. aber das ist dann eher eben auch eine Beratungssache, weil das ist ja auch was, normalerweise würde man sagen, naja, das muss ich im Laden ausprobieren, ne? Ja, absolut, ja, klar. Also vielleicht auch was aussuchen, wenn was man verkauft, wo es eben einfach einen leicht erhöhten Beratungsbedarf gibt, in dem Sinn, dass man da sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal auf der Seite sich reinholt, ne? Absolut. Ne? Du kannst immer bei Amazon in die Rezession surfen. Ne? Da kann man dann überlegen, sind die alle echt? Wo kommen sie her? Manche klingen ja heute, als wären sie frisch aus ChatGPT 5 rausgespuckt worden. Ja? Ja, und das ist eben das super coole an dem Marktsegment oder an der Community, dass die Leute, die dich dann beraten, die haben halt richtig Bock. Ja? Die haben selber die Erfahrung gemacht, ich habe jetzt hier echt ein mechanisches Keyboard mir zusammengebaut, teilweise über 1,5 Jahre auf die Dinger gewartet. Das ist auch immer noch so eine Kaufmechanik in dem Ganzen, nennt sich Group Buy. Das ist relativ üblich für Keyboards, dass du erst was bezahlst, wartest, bis sozusagen die Bestands, die Bestellmenge hochgeht und ab 50, wenn 50 Leute bezahlt haben, wird das Ding produziert. Das ist noch ein sehr, sehr eigenes Modell. Group Buy heißt das. Man könnte auch sagen Crowdfunding so ein bisschen. Das betrifft aber eher Keyboards und so weiter. Und du merkst halt, ey, auf Reddit, auf YouTube die Leute, gerade Discord läuft super viel, aber auch auf Instagram. Es gibt aber natürlich auch eine Facebook-Gruppe, mechanische Tastaturen Deutschland, ja. Du merkst einfach, die Leute sind begeistert von diesem Werkzeug, von diesem Objekt, und tragen ihr Wissen einfach gerne weiter, ohne dass du das Gefühl hast, mir will jemand was verkaufen oder es kostet mich was oder kann ich dem trauen. Und genau das würde ich fast sagen, ist einer der, weiß nicht, wenn ich jetzt so 5 Alleinstellungsmerkmale für das Hobby, das Produkt, diese Sache nennen müsste, wäre Nummer 2 oder 3 genau dieser Beratungs-Community-Aspekt gepaart mit dem individuellen, was willst du eigentlich haben? Ja? Es gibt viele Leute, die programmieren, die brauchen wirklich ihre 10 Finger für 10 Tasten und schreiben damit PHP und CSS. Und wenn du denen so ein 100% Keyboard hinstellst, 100% ist halt das Normale, so, ne, mit Numblock, wie wir es auch kennen, diese Klötze, mit F10-Tasten Also und das so kannst du weiter. sagen, mal, wie breit meins ist. Also Ja, zeig ohne mal, ich glaube, Numenblock, ohne deins ist, glaube ich, Numenblock. ein 100er, ne? Ein klassisches 100er-Prozent-Gedöns. Ja, genau. Also ohne Nummernblock hat das Ding unter 30 Zentimeter. Ja. Ja, genau. Halt mit. Warte mal, vielleicht 35 ohne Nummernblock Zentimeter. Ja, das ist so eine ziemlich, ziemlich normale 100%-Größe, logischerweise, weil die Tasten müssen ja irgendwo hin. Ja? Dahinter steckt natürlich auch diese ganze Geschichte, angefangen über die Schreibmaschinen aus Amerika in den, ja, 1900er Jahren, wenn man so möchte. Also die Historie, wie wir jetzt zu diesen Keyboards gekommen sind, so wie die sind, ist mega interessant. Also einfach sich da Da mal mit hat zu einer befassen, ist übrigens ein irre. absolut geiles Buch geschrieben, dessen Ja. Titel mir nicht einfällt. Hast du das Ja. da? Ich weiß nicht, ob es das vielleicht ist. Das habe ich mir über Kickstarter gekauft. Sag Das waren mal, zwei so Dinger. wie heißt es? Zwei Bände, ne? Genau, wie ist der Name? Oh Gott, jetzt muss ich gerade überlegen. Genau, Volume 1. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt heißt. Da fragst du mich gerade was. Aber es sind diese zwei Wälzer. Da Ja, ist auch so ein genau, Begleitbuch dabei. wahrscheinlich. Ja. Ich müsste jetzt überlegen, wie das denn Einer genau. hat Shift. gedacht, dass du das vielleicht hast. Shift, ich meine Shift oder irgendwas. Ich müsste bei Kickstarter gucken. Ich habe es jetzt seit Ja, 2 Jahren im Regal stehen. Aber ist ja lustig, dass der Titel nicht richtig draufsteht. ja, richtig. Also Ja, hat er gar nicht nötig, weil Leute, die sich so einen Nerdy Boot kaufen, ja, da geht es halt wirklich, weil es war also dann so, ich war irre. dann, ich, die haben das in dem, der war da häufiger Gast bei einem Podcast, den ich gehört habe. Und Ja. dann dachte ich immer, ah, oh, geil, das Buch will ich. Und dann habe ich geguckt, was es kostet. Und dann habe ich Yep. gedacht, Yep. nein. Ja, Yep. Ihn hat's dann, ja, aber das in deinem war eine Fall, Investition. für dich macht das, ich glaube, das waren 200 Tacken oder 300 oder irgendwie, also Ja, was. bei ihm ist leider noch, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, es gab in den USA, in den Staaten, ich meine irgendwo in den Nordstaaten, gab es vor 3 Jahren so ein mieses Hochwasser. Das war auch relativ groß in den Medien. Es geht da Richtung die Okay. großen Seen, die wir da oben haben, bei Chicago, glaube ich. Und da war Okay. irgendwann, das war auch so doch relativ präsent, ich meine, es war 2021 oder so, vielleicht auch 22, dass da ein ganzer Bundesstaat abgesoffen ist. Und er hatte Okay. gerade die ersten 100 Dinger fertig liegen und dann kam das Hochwasser und die 100 Dinger waren weg. Und da habe ich, ne, weil man über Kickstarter finanziert hat und dann hat er halt gesagt, so, ey, hat das, und das liebe ich ja auch an so Projekten, dass man einfach transparent erzählt, was ist passiert, ich gebe euch die Ja. Kohle zurück, aber wollt ihr nicht noch ein bisschen nachbezahlen, dann kriegt das doch. Und dass diese ganze Geschichte, wie diese Bücher entstanden sind, das war Ja. fast genauso spannend zu lesen, wie sind wir heute zu Cool. diesen Tastaturen gekommen. Und ja, ich glaube, es hat dann, ich sehe es als Investition, ne, hat das, glaube ich, das Ding 300 € gekostet oder so. Ich würde mir sonst kein Ja, Buch also so kaufen, in was dem irgendwie, Bereich. ne, aber es ist eben einmalig, was er da zusammengetragen hat, über Ja. die verschiedenen Layouts, wie sich das heute durchzieht. Und ja, er hat dann im zweiten Teil dieses Buches, geht es dann auch in die Neuzeit, und wo du sagst, deins ist so und so, so hat so einen Umfang und ist so lang. Viele Gamer brauchen ja den Platz für die Maus. Ja, da kaufst du dir eher ein Ja. 75% Board, dann hast du mehr mehr Platz für, um die Maus zu bewegen. Ja. Programmierer brauchen so Dinger, die haben dann wirklich nur 10, 12 Tasten. Richtig krasse Nerds tippen das sogar innerhalb dieser 10 Tasten komplett blank. Das heißt, die Geräte sind komplett blank oben. Auf den Tasten steht nichts mehr drauf. Ja? Weil du, wenn du CSS, PHP, ich habe keine Ahnung, wo du mit schreibst, in welcher Programmiersprache, dann brauchst du natürlich überhaupt keine Beschriftung mehr. Und deshalb brauchst du was, wo die Finger so entspannt wie möglich nebeneinander liegen. Ja, Und das ist beim genau diese Programmieren. Beratung. Als Programmierer Genau. tippst du halt wirklich den ganzen Tag, ja, Ganz während genau. Guck mal, ich hab hier so eine mal quatschen oder mal. ergonomische. Ja. Ne, die ist halt schon so ein bisschen, das ist eher die Handhaltung, ne? Ja. So gerade tippen wir auf dem üblichen und hier geht es schon eher ein bisschen Richtung Bequemlichkeit. Ne? Vor allen Aber du Dingen habe siehst, ich da mir fehlt die mal gekauft, den F-Reihe habe ich. fehlt. Da Ja. gab es von Microsoft mal vor 100 Jahren so Ja. ein Layout, den Ja. habe ich mir dann gekauft, aber ich bin nicht. Ja. Da habe ich noch gedacht, dann lernst du noch 10 Finger. Und Ja. ja, logisch, oder? Nein. Das machst du, während du arbeitest, Ja. lernst du noch 10 Finger, keine Chance. Nope, das muss man wollen. Ja, da hast du recht. Geht mir Also das ähnlich. ist Ich benutze sie schon was. mittlerweile, komme gut damit klar, aber es hat eine Weile gedauert, sage ich ganz ehrlich, ja. Also klar, diese Anpassbarkeit und die Beratungsleistung der Community und im Kontext E-Commerce, wenn du sagst, das Ding ist noch nicht auf Amazon, was ich verkaufen will, und es gibt irgendwie eine Community, auf Reddit liest man was und die Leute reden drüber und so weiter, würde ich schon sagen, das ist eher erfolgsversprechend, als wenn du jetzt eine Plastik-Import-China-Tastatur und versuchst, den für 29 € auf Amazon darzustellen. Ja, also würde ich dann schon in die Richtung sagen, ja. Genau. Noch irgendwas, was du einem Shop-Gründer, also ja, so nach dem Motto, 3 Jahre musst du schon rechnen, bis das Ding. Das Oder ist genau das, ne? was, wenn du jetzt gesagt hast, ich mache das Fulltime, wäre es dann schneller Ja. gegangen oder Also in dem Segment, ja, würde ich sagen, da musste ich ganz klar sagen, da fehlte mir einfach die Kohle für. Das Investment war nicht da. Ja, ich muss natürlich gucken, ne, bin Papa von einer 7-jährigen Tochter, aber wenn ich jetzt meinen Nerd-Hobby-Tastaturen zum Beruf mache, habe ich gedacht, dann machst du das in einem Rahmen, wo du irgendwie das vertreten kannst, auch wenn es schief geht. Aber wenn du sagst Vollzeit und ich fokussiere mich darauf und ich habe vielleicht auch, das geht, glaube ich, vielen Leuten, die ein Geschäft führen, so, ich habe ein Team um mich rum, ob das jetzt ein paar Freunde sind oder ein Freelancer oder ein SEO. Also man muss schon ein bisschen gucken, wo verteilt man hier die Kompetenz, weil sonst, glaube ich, wird das nicht so richtig funktionieren, weil man kann nicht alles selber perfekt machen. Ja, genau. So Dann sieht das wird aus. das gehen. Kann man das irgendwie sagen, wie viel Umsatz braucht man pro Monat, um. Also für einen Online-Shop natürlich komplett variabel, hängt komplett am Produkt. Für mich war so ein Eye-Opener. Eine Beratungsleistung für eine Kundin aus Köln, die vertreibt, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, ich habe die Dinge mal Fischis genannt. Es gibt in Großbritannien gibt es eine Tradition, ich habe das nur am Rande mitbekommen, kann ich dann auch im Nachgang nochmal schicken. Es gibt in Großbritannien eine Tradition, die Leute verschenken sich Porzellanfische, klingt total absurd, ist aber so. Ich meine, es hat irgendwas mit einem Feiertag bei denen zu tun. Ich krieg's nicht mehr ganz auf die Kette. Und da hatte ich das erste, habe ich gedacht, okay, das ist ja Porzellanfische, kann man damit Geld verdienen? Und habe dann in ihr Backend geguckt und dachte, wow, da kann man richtig viel Geld mit verdienen. Und ich hatte davon, genau wie du gerade guckst, auch noch nie davon Okay. vorher gehört. Ja, Weil ich war aber auch mir war schon irgendwann, ich natürlich. weiß, sie machen komische Sachen zu Ostern, verschenken sie irgendwie komische Sachen, so komische Schokoeier, die dann wieder gefüllt sind mit irgendwas Nee, oder es ist, ich weiß gar nicht, ob das eine spezielle Art von Porzellan ist. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Das ist jetzt schon Jahre Okay. her. Das war irgendwann so 2016, 17 rum. Und da war das Okay. erste Mal so dieses ewige Gequatsche, such dir eine Nische. Und das war bei ihr halt dumm. Und da habe ich halt gesehen, was da für ein Umsatz am Tag reinkommt mit 4 verschiedenen Porzellanfischen. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, wow, ja. Und ich würde Okay. einfach sagen, wenn du startest, überleg dir vor allen Dingen auch, was für externe Kosten hast du über den Shop und die Produkte hinaus. Also ich sag mal, du musst ja natürlich auch mal einen ordentlichen Newsletter schreiben können. Ja? Oh, meine Dame bringt mir einen Kaffee. Dankeschön. Das ist sehr Luxus. Schön Ja, groß. das ist super cool. Danke. Genau, also ne, von Newsletter-Marketing hast du da Budget für und so weiter und so fort. Und das musst du natürlich dann auch in die Geschäftszahlen irgendwie. Bei mir läuft das so ein bisschen on the fly. Ich komme natürlich auch aus dem Newsletter-Bereich und Ja. freue mich auch, wenn ich selber Newsletter bekomme, die ich gerne lese. Die betreffen das Hobby. Also was kostet ein Mailchimp oder ein Brevo-Account? Also bevor man da sich sagt, ich habe da eine Marge vom Produkt mit Versand, Import, denk auch bitte an die Adobe Suite mit 400 € im Monat. Ja, sonst wird es echt schwierig. Und deshalb würde ich sagen, wenn du das Geld oder zumindest ansatzweise weißt, dass du mit dem Geld, was du hast, über 1,5 Jahre, vielleicht sogar besser 2 auskommst, ohne dass alles den Bach runtergeht, dann bist du ganz gut gewappnet. Das wäre so meine Empfehlung. Und da geht es jetzt gar nicht darum, machst du 10 € plus mit einem Produkt oder 100 € plus, sondern das musst du natürlich für dich selber, hängt mit deinen Lebensumständen zu tun, hast du ein anderes Geschäft, Festanstellung. Aber wenn man so sozusagen, ich fange jetzt an, habe irgendwie mir 10.000 € hingelegt und die weiß ich genau, die sind in 3 Monaten oder in 6 spätestens aufgebraucht, Dann da wird's wäre ich dann eng. doch vorsichtig. Und bei mir war das einfach die Idee, es ist kein Rieseninvestment. Ich habe super, also wenn ich sag mal so, wenn ich meine ganzen Eigenleistungen da reinrechnen würde in das Geschäft, dann kann ich es noch lassen. Ja. Aber Gut, Adobe aber Suite bei dir benutze war ich es für ja Filme und so. am Anfang oder war es halt einfach auch ein Lernprojekt, ne? Und das macht natürlich dann schon Ja, Sinn, ja. das ist Also auch eine Art es von macht es sehr Honorar, was man dann ähnlich. bekommt. Also mit ganz wenigen Ausnahmen berate ich nur Sachen, die ich selbst mache, ne? Das Einzige, was ich Ja. berate oder was ich Leuten zeige, was ich nicht selbst mache, ist Jobsuche. Ja. Aber da habe ich halt inzwischen genug Erfahrung aus also um die 400 Kunden, ja, Ja, Wahnsinn. sagen Ja. kann, okay, ich glaube, ich weiß, was ich tue. Ne? Weißt du, wovon du sprichst? Ja. Ja. Das Coole ist übrigens, wenn du dann immer mal wieder einen Recruiter als Kunden hast, der selber einen Job sucht und dann sagt, Ja. Kugels, ich erzähle den Leuten immer, Recruiter arbeiten so und so. Und der dann immer, Das ist doch cool. Das ist ja. lustig. Schöne Situation dann. Ja, das glaube Das ich. ist sehr Toll. cool, ja. Das glaube ich, ja. Aber ja. Chris, vielen, vielen Dank. Das war ein sehr schöner Ausflug einerseits in die Keycap-Welt und in die Ja. Tastaturwelt. Ja. Vielleicht haben wir den einen oder die andere motiviert, Ich hoffe sich das es. mal anzuschauen, mal Sehr in gerne. das YouTube Rabbit Hole abzutauchen, Ja. und andererseits auch in die Shop-Welt, Ja. und so weiter und Ja. so fort. Hat mir mega Spaß gemacht, Oliver. Richtig Magst cool. du noch einen Pitch loswerden? Ich glaube, du hattest irgendwie vor, wieder ein bisschen mehr andere Dinge zu machen. Ja, genau. Ich sag mal, die schwarze Null mit dem Online-Shop Keycaps hat ein bisschen länger gedauert. Ich hätte gerne nach 2 Jahren gehabt. Jetzt sind es Das 3 und jetzt zahlt muss ich nicht das natürlich gucken. Geburtstagsgeschenk fürs Kind, ne? Ah, nicht so gar nicht, noch nicht. Ne? Aber, ja, vielleicht dieses Jahr, wenn es ein kleines wird. Ja, sie ist noch 7, also da kann man noch mit Ja, einem Lego-Set da punkten oder so. ist eine Nee, Little sonst Pony noch gerne. dabei, ja. Genau, ja, irgendwie gebraucht Lego auf Kleiderzeigen. Nee, gerne auf chrisheide.de gucken, Marketing, Newsletter, digital, Social, Grafikdesign, Branding, alles, was man so als, wie ich eingangs sagte, Schweizer Taschenmesser im Bereich digital macht. Einfach bei Chris Heimer schauen, wenn ich da irgendwie helfen kann. Ja, Und und jemand, der natürlich auch sich leider ein einfach. bisschen in der Geek-Welt auskennt, ne? Also du bist jetzt Ja. eben nicht so der Corporate Schlips-Typ, sondern eher so einer, der auch weiß, wie Ach, Menschen tut wirklich mir online gut. Ja. kommunizieren, ja. Ja, so würde ich mich einordnen. Das passt Ja. ganz gut, was du da sagst, Das ja. ist, glaube ich, auch ganz gut. Also wenn man vielleicht so eine Zielgruppe hat im Umfeld IT, Ja. Netzgemeinde, nenne ich es jetzt mal, Ja, Ausdruck auch so nicht ist so mag, es. So ist es. dann bist du definitiv der richtige Ansprechpartner. Das klingt total Chris, gut. vielen, Ja. vielen Dank. So, jetzt mache ich mal ausnahmsweise wieder den Werbeabspann. Liebe Hau rein, Leute, ja. wir freuen uns über, egal wo ihr das hier seht, wenn ihr da seht, da gibt es Daumen nach oben, dann natürlich Daumen nach oben. Wenn ihr uns 6 Sterne geben könnt, ist gut. Wenn es bei euch nur 5 Sterne gibt, sind auch 5 Sterne okay. Ne? Also das ist je nach Plattform verschieden. Wir freuen uns über Weiterempfehlungen. Und wenn ihr natürlich das abonniert, da wo ihr das seht, oder irgendwelche Glöckchen drückt oder so, dann seid ihr immer richtig dabei. Und weiterhin gilt, liebe Leute, lebt lange und in Frieden. Möge der Saft mit euch sein. Bye bye. Tschüss zusammen.